Zum 25. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee gab jüngst Damian Ogbonna, gemeinsamer Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Landesvorsitzender der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, eine Stellungnahme ab. Er hob hervor, dass Herr Kim Jong-il mit der originellen Sungun-Politik die Aggression, Gewaltanwendung und Willkür der Imperialisten zerschlagen und den Frieden und die Sicherheit verteidigt habe. Seine Verdienste würden für immer in der Geschichte überliefert werden.